geprüft und gekauft werden. Und Jenny und Fiss waren schon eifrig dabei, die passenden Musikstücke auszuwählen, zu denen die Models auf dem Laufsteg flanieren sollten. Also TKKG, ihr wisst, was zu tun ist. Alles klar, Herr Glockner.